Die vom Minister gehaltenen Reden atmeten plötzlich nicht mehr den Geist des Hauses, sondern den von Herbert Ehrenberg und Thilo Sarrazin. Entgeisterte Abteilungsleiter mussten auf Kongressen Äußerungen und Einschätzungen ihres Ministers zur Kenntnis nehmen, die sie ihm niemals aufgeschrieben hätten. Stück für Stück kamen die Abteilungsleiter auf mich zu und suchten das Gespräch. Ich begann Spaß an der neuen Aufgabe zu finden. So viel Einfluss hatte ich noch nie gehabt. Im Juli 1978 kreuzten sich plötzlich meine Erfahrungen aus unterschiedlichen Welten. Die Diskussion um die Lokomotivtheorie war natürlich nicht verstummt. Als der junge Bundesbeamte Thilo Sarrazin Washington im Oktober 1977 wieder verlassen hatte, sie hatte viel mehr an Hitze gewonnen. 1978 war Deutschland Gastgeber des jährlichen Weltwirtschaftsgipfels, der 1975 erstmals stattgefunden hatte. Der Druck, dass Deutschland und Japan durch eine expansivere Politik ihr Wirtschaftswachstum beschleunigen sollten, war erheblich gewachsen. Die Kritik an den Leistungsbilanzüberschüssen hatte sich verschärft. Die OECD hatte ausgerechnet, dass die deutsche Wirtschaft um 2% stärker wachsen könne und die Überschüsse ihrer Leistungsbilanz weitgehend abgebaut würden, wenn für staatliche Ankurbelungshilfen 10 bis 15 Milliarden Euro ausgegeben würden. Die Deutschen bestritten, dass eine Wirtschaft quasi auf Kommando wachsen könne. Sie forderten insbesondere von den USA eine restriktivere Politik, weniger Inflation und weniger Leistungsbilanzdefizite. Als Gastgeber war die Bundesregierung gleichwohl unter Erfolgsdruck und so sicherte sie zu, expansive Maßnahmen in Höhe von 1% des Bruttosozialprodukts zu ergreifen. Damit hatte sie dem OECD-Vorschlag entsprochen. Diese Zusage entwickelte sich offenbar aus der Dynamik der Konferenz heraus und war so nicht geplant. Am Morgen des 17. oder 18. Juli, die Sonne schien und es war sehr heiß, stürmte nämlich Herbert Ehrenberg in mein Zimmer und sagte: Manfred Schüler, damals Chef des Kanzleramts, hat gerade angerufen. Es geht um wachstumsfördernde Maßnahmen im Umfang von 1% des Sozialprodukts und wir sollen uns kurzfristig etwas überlegen. Fällt dir etwas ein, was wir sozialpolitisch gut verkaufen können? Mir fiel etwas ein. Ich sagte: Wir können doch nach dem Mutterschutz einen Mutterschaftsurlaub einführen, sodass die Frauen ein halbes Jahr lang nicht arbeiten müssen. Das ist ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und es stärkt die Konsumkraft junger Familien. Darum ist es auch ein Beitrag zur Belebung der Konjunktur. Herbert Ehrenberg war begeistert. Ich fasste die Überlegung in einem kurzen Vermerk zusammen. Der ging ans Kanzleramt und der Mutterschaftsurlaub wurde Teil des Konjunkturpakets. So ist die Großmutter des heutigen Elterngeldes, der bezahlte Mutterschaftsurlaub von 1979, ein Kind der Anwendung der Lokomotivtheorie auf Deutschland. Die unvermutete Kreuzung von Lokomotivtheorie und sehr deutscher Sozialpolitik, bei der ich Pate stand, regte schon damals meinen Sinn für Humor an. Sie beleuchtet aber gleichzeitig auch die Risiken und den Widersinn einer überzogenen, expansiven, antizyklischen Steuerung. Nur wenige Jahre später sollte sich erweisen, dass die unter internationalem Druck eingeleitete expansive Politik der Jahre 1978-1979 zu den Konsolidierungserfordernissen der zweiten Ölkrise querlief und am Ende das Auseinanderbrechen der sozialliberalen Koalition 1982 mit verursachte. Herbert Ehrenberg war 1976 Arbeitsminister geworden, um die Sozialsysteme zu konsolidieren. Das tat er bis 1979 auch mit Erfolg und Engagement. In der Arbeitslosenversicherung wurden die Zumutbarkeitskriterien verschärft. In der gesetzlichen Rentenversicherung gab es die erste Pause von der regelmäßigen Anpassung nach der Entwicklung der Bruttolöhne. In der gesetzlichen Krankenversicherung wurde für die Vergütung der ambulanten ärztlichen Leistungen das Punktwertsystem eingeführt. Das machte Herbert Ehrenberg bei den Gewerkschaften, Verbänden und generell der sozialpolitischen Klientel allerdings nicht beliebter. Und darunter litt er. Ab 1979 trat für ihn Konsolidierung allmählich in den Hintergrund. Er wurde mehr und mehr zum klassischen Sozialpolitiker. 1979 war aber auch das Jahr, in dem die zweite Ölkrise begann. Die Inflation gewann wieder an Fahrt. Die Bundesbank erhöhte die Zinsen. 1980 schrumpfte das Wachstum. Und die nächste Rezession war absehbar. Ehrenberg war durch und durch Keynesianer. Er wendete sich gegen alle Konsolidierungsmaßnahmen im Bundeshaushalt und meinte, man müsse jetzt durch expansive Haushaltspolitik die Konjunktur stützen. Er geriet in einen Gegensatz zum Bundeskanzler Helmut Schmidt und zum Finanzminister Hans Matthöfer. Ich beobachtete, dass die Kontroverse mit beiden schnell die Züge einer persönlichen Feindschaft annahm.